Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. WhatsApp ist beliebt bei Kindern und Jugendlichen sowieso, aber auch Eltern und Kinder kommunizieren mal eben schnell per schriftlicher Kurznachricht. Und Fotos sind schnell und auch kostenlos verschickt. Ja, vermeintlich kostenlos. Seit fast 4 Jahren gehört WhatsApp zu Facebook. Und Facebook macht immer wieder Schlagzeilen wegen seiner Bereitschaft, Datenschutzforderungen zu missachten. So begann Facebook nach dem Kauf von WhatsApp die Adressbücher des bis dahin unabhängigen Dienstes auszulesen. Nur WhatsApp-Nutzer in Deutschland waren wegen der hiesigen Gesetze vor der Weitergabe an Facebook gefeit. Das könnte sich ändern. Grund dafür ist ausgerechnet die neue Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, die seit Mai in Kraft ist und eigentlich in vielen Bereichen für Datenschutz sorgt. Aber eben nicht in allen. Katharina Peetz erklärt, warum. Eigentlich sollte die neue Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, den Nutzern mehr Kontrolle über ihre persönlichen Daten bringen. Im Fall von WhatsApp und Facebook könnte aber genau das Gegenteil der Fall sein. Denn mit der neuen Regelung hat sich die Zuständigkeit für Datenschutz geändert. Verantwortlich ist jetzt die Datenschutzbehörde des Landes, in dem der jeweilige Konzern seinen Hauptsitz hat. Bei WhatsApp ist das Irland, mit offenbar komfortableren Vorgaben als Deutschland. Jedenfalls stellt der hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper, der erfolgreich gegen die Datenweitergabe geklagt hatte, fest: Offensichtlich hat WhatsApp, hat Facebook das ganze Szenario des Eintritts in die DSGVO genutzt, um eben bestehende Hindernisse, die wir eben aufgebaut hatten in den letzten Jahren, jetzt zu beseitigen und eben in Irland zu versuchen, die Dinge zu revidieren und das alles, was wir bisher verboten haben, dann sozusagen durch die Hintertür wieder einzuführen. Denn zuletzt hatte im März 2018 das Oberverwaltungsgericht Hamburg eine Anordnung des hamburgischen Datenschutzbeauftragten bestätigt. WhatsApp durfte demnach keine Daten an Facebook weitergeben, wie die Telefonnummern aus den Adressbüchern der Nutzer. Das passiert auch jetzt nicht. Allerdings heißt es in den neuen Datenschutzrichtlinien von WhatsApp unter anderem: Derzeit teilt WhatsApp nur wenige Informationskategorien mit den Facebook-Unternehmen. Dazu gehören die Telefonnummer, die du bei der Registrierung für WhatsApp verifiziert hast, einige Geräteinformationen und einige deiner Nutzungsinformationen, wann du WhatsApp zum letzten Mal benutzt hast, wann du deinen Account registriert hast, sowie die Art und Häufigkeit deiner Nutzung von Features. Für Werbezwecke werden die Daten nicht verwendet, teilt eine WhatsApp-Sprecherin schriftlich mit. Derzeit nutzt Facebook deine WhatsApp-Account-Informationen nicht dazu, deine Produkterlebnisse auf Facebook zu verbessern oder dir interessantere Facebook-Anzeigen zu zeigen. Das ist das Ergebnis von Diskussionen mit dem Leiter der irischen Datenschutzbehörde und anderen Datenschutzbehörden in Europa. Wir arbeiten stets an neuen Möglichkeiten zur Verbesserung deines Nutzererlebnisses auf WhatsApp und den anderen Produkten von Facebook-Unternehmen, die du nutzt. Wir werden dich über neue Erlebnisse, die wir anbieten, sowie unsere Informationspraxis auf dem Laufenden halten. Für Johannes Kasper ist es unklar, ob die Informationen der Nutzer zwischen WhatsApp und Facebook tatsächlich schon ausgetauscht werden. Inwieweit das jetzt passiert, lässt sich so deutlich nicht sagen. WhatsApp hat jedenfalls über die Kollegen in Irland deutlich gesagt, man habe noch keine Daten ausgetauscht, obwohl das eben so deutlich dort in der Richtlinie steht. Und plane das allerdings zumindest mit Blick auf die Netzwerksicherheit. Also das ist typisch für den Facebook-Konzern. Es wird was gesagt, es wird was dementiert und am Ende weiß der betroffene Nutzer eigentlich gar nicht, was da gemacht wird. Obwohl mit dem Inkrafttreten der europäischen Regeln zunächst einmal Irland zuständig ist, will Kasper das Thema Datenschutz bei WhatsApp in Deutschland nicht abschreiben. Diese Federführung bedeutet nun aber nicht, dass die Behörde nun alles entscheiden kann letztlich, sondern diese aufsichtsbehördliche Tätigkeit wird kontrolliert durch den Europäischen Datenschutzausschuss, der in entsprechenden Verfahren durch andere mitgliedstaatliche Aufsichtsbehörden angerufen werden kann. Und diese Aufsichtsgremien auf EU-Ebene ließen sich auch von Deutschland aus anrufen, um Druck auf die Iren auszuüben. Es muss ganz deutlich gemacht werden von den Aufsichtsbehörden und von der federführenden Aufsichtsbehörde insbesondere, dass ein solcher Datenaustausch, wie er hier in den Datenschutzrichtlinien angedacht war, nicht durchgeführt werden wird. Auch die Nutzer selbst können und sollten sich gegen die mögliche Datenweitergabe wehren, rät Kasper. Das gehe einerseits durch Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde in Irland und beim hamburgischen Datenschutzbeauftragten. Und es ist durch Widerspruch beim Verarbeiter selbst möglich. Nur so kann man am Ende verhindern, dass Konzerne wie Facebook nach Datenskandalen, die ja nun in der letzten Zeit wirklich mehrmals dort auftraten, einfach zur Tagesordnung übergehen und so tun, als sei nichts gewesen. Wem der Widerspruch gegen die Nutzungsrichtlinie nicht reicht, der kann in letzter Konsequenz das WhatsApp-Konto löschen. Eine schrittweise Anleitung gibt es zum Beispiel online auf der Webseite der Verbraucherzentrale.